Florida, die Einkaufsmeile im Zentrum von Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens. Es ist Mittagszeit, der Magen knurrt. Es muss ja nicht immer Steak sein. In einer Nebenstraße, fast ein wenig versteckt, ein dezenter Hinweis. Sipan, peruanische Küche. Das Restaurant ist bis auf den letzten Platz besetzt. Viele Anzug- und Schlipsträger. Schwarz ist die dominierende Farbe, ob für Kleid oder Anzug. An der Theke direkt vor der offenen Küche ist noch ein Platz frei. Die Portionen seien reichlich, warnt der Ober. Wie wäre es als Vorspeise mit einer Empanada de ají de gallina? Ein guter Tipp. Erst recht die nachfolgende Empfehlung. Tiradita mi Peru. Der rohe Fisch ist in feine, dünne Streifen filettiert, mit Limettensaft beträufelt, versetzt mit kleinsten gelben Chili-Stückchen. Dazu gerösteter, fein karamellisierter Churqui-Mais und Streifen von gedünsteten Camotes, Süßkartoffeln. Ein wahrer Gaumenschmaus, der Appetit auf mehr macht. Am besten an der Quelle, meint der Ober, in Lima. Por eso a mí no me llama la atención cuando la gente dice, pero qué bien se come en el Perú. Mich wundert es nicht mehr, wenn die Leute sagen, wie gut kann man doch in Peru essen. It's now considered the gastronomic capital of the continent, with Peruvians proud to show off their unique cuisine. Dozens of restaurants serve the national dish ceviche, using lime juice to cook raw fish and seafood. Wenn mir jemand vor Jahren gesagt hätte, dass eines Tages Gastronomiereisen für Touristen organisiert würden, hätte ich das nicht geglaubt. Schrieb Mario Vargas Llosa, Peruaner und Literaturnobelpreisträger. Lima ist eine Stadt voller Kontraste. Und obwohl sie nicht kosmopolitisch ist, gibt es eine Bandbreite von Hautfarben und Kulturen, angefangen bei den Nachkommen der Indigenas von Tabantinsuyo und der afrikanischen Sklaven. Dazu kommt ein hoher Anteil an Asiaten. Chinesen, die ab 1850 auf den Zuckerrohrplantagen arbeiteten, Japaner, die erstmals 1899 kamen und kleine Kolonien von Spaniern, Italienern, Nordamerikanern, Palästinensern und Juden. All das sind Kulturen, die aus anderen Breiten zu uns gekommen sind. Wir sind eine Kombination von Kulturen, die in einer so wunderbaren Sache wie der Gastronomie sichtbar geworden ist. Ceviche, Causa, Chifa, Chicha. Von der unerwarteten Vielfalt der peruanischen Küche. Ein Feature von Karl Ludolf Hübener. Lima. It's the capital city of Peru and the only large city on the Pacific coast of South America. Lima, Hauptstadt von Peru, mit mehr als 9 Millionen Einwohnern, liegt direkt am Pazifischen Ozean. Der Himmel ist grau, selbst im Sommer, denn die Sonne taucht nie vor 10 über dem Viertel auf und der neblige Dunst lässt die Konturen verschwimmen, den Umriss der Möwen, den Pelikan, der die zarte Linie der Steilküste überfliegt. Es ist eine schöne Landschaft, vorausgesetzt, man konzentriert den Blick auf die Elemente und die Vögel. Denn hässlich ist, was der Mensch gemacht hat. Hässlich sind die Häuser, diese Imitationen von Imitationen, die hinter ihren Fenstergittern, Mauern und Alarmanlagen und Scheinwerfern vor Angst ersticken. Lima wirkt auf den ersten Blick wenig einladend. Vom historischen Zentrum abgesehen. Wenig Grün, graue Hügel, voller Betonsünden und Blechkarawanen auf den mehrspurigen Stadtautobahnen. Der Historiker Antonio Zapata erklärt die Entwicklung Limas. Also Lima tenía 300.000 habitantes en 1930. 1900 hatte Lima 120.000 Einwohner, 1930 300.000. Im Vergleich mit Buenos Aires, ja mit den großen Städten Lateinamerikas, war Lima ein Dorf. Und plötzlich ist daraus ein Ungeheuer geworden. Eine Stadt von fast 10 Millionen. Lima, die Schreckliche, titelte eine Zeitschrift. Doch gleichzeitig ist die Stadt der spanischen Vizekönige das neue gastronomische Mekka in Südamerika. Um sich ein Festessen wie aus früheren Zeiten auf der Zunge zergehen zu lassen, soll man, so der Tipp, in ein kleines, in einer Einkaufsstraße verstecktes Restaurant gehen. Ich lege Wert auf die Tradition. Keiner kann das verbessern, was viele talentierte Menschen während der letzten 300 Jahre zubereitet haben. Ist Luis Javier Luna, der Vizekultusminister Perus, überzeugt. Das Restaurant ist überfüllt. Ganze Familien haben sich eingefunden. Gerühmt wird sein Pachamanca, ein traditionelles Gericht aus den Anden, das hier nur sonntags serviert wird. Es wird vor allem Fleisch aus den Anden verwendet. Ziege, Lama, Schwein, Huhn bis hin zum Cuy. Das Fleisch wird zunächst mit Salz, Pfeffer, Knoblauch, Chincho und Huancatay, das sind sehr aromatische Pflanzen aus den Anden, intensiv gewürzt. Erklärt Daniel, ein Kochlehrling. Und was ist Cuy? Ein Meerschweinchen. Die einst wilden kleinen Nager wurden vor Jahrtausenden gezähmt und fortan als Haustiere gehalten. Während es das Meerschweinchen neben dem Hamster zu den Streichelfavoriten in deutschen Kinderzimmern brachte, wanderte es in Peru in den Kochtopf oder auf den Grill. Eine Delikatesse, wenn man einigen Kochrezepten glauben will. Begehrt ist der Nager bis auf den heutigen Tag. Jährlich werden Millionen gegrillt oder auf traditionelle Weise zubereitet. Zuerst wird ein tiefes Erdloch ausgehoben. Der Boden wird dann mit erhitzten Steinen ausgelegt. Und auf die Steine kommt dann das Fleisch. Man kann das Ganze mischen. Mit einer Schicht aus Maiskolben, Kartoffeln, Bataten, Saubohnen. Alles, was auf dem Land produziert wird, ist dafür geeignet. Und dann wird das Ganze zugedeckt, damit kein Staub in das Loch wehen kann. Das Essen wird auf einem großen Teller serviert. Die Kartoffeln schmecken ein wenig fad, einige allzu mehlig. Das Lama-Fleisch ist sehr herzhaft, das andere Fleisch etwas zäh oder zu fettig. Erst recht, das kleine Tierchen mit seinen kurzen Beinen will nicht so recht munden. Die Haut ist schlabbrig, das Fleisch an den dünnen Knochen des Cuy-Meerschweinchens spärlich. Ob es denn geschmeckt habe, will der Ober wissen. Die Enttäuschung ist nur schwer zu verbergen. Und hat Luis Javier Luna mit dem folgenden Satz wirklich recht? Unsere Speisen sind so kultiviert, so voller Geschichte, verschiedener Epochen, dass ich mich der neuen zeitgenössischen Küche verweigere, dieser modernen Küche, die synthetisch und minimalistisch geworden ist. Nach der ersten Enttäuschung über die so hoch gelobte peruanische Kochkunst geht der Blick auf die pazifische Steilküste. Grau verhangener Himmel. Gebäude, Häuser und Mauern wirken noch trostloser als am Vortag, als die Sonne erst nachmittags durchgebrochen war. Wegen seiner Nähe zum Äquator müsste Lima eigentlich eine tropische Stadt sein. Fremde sind immer wieder überrascht, weder tropische Regenfälle noch überquellende Vegetation vorzufinden. Der Humboldt-Strom, der an der Küste vorbeizieht, macht Lima zu einer Stadt mit gemäßigtem Klima. Ohne markante Jahreszeiten, in der man weder außergewöhnliche Kälte noch Hitze kennt. Es ist auch eine Stadt ohne Regen, wenn man die Garua, den feinen Nieselregen und den winterlichen Nebel nicht rechnet. Ich kenne keinen Limeño, der jemals einen Blitz oder einen Donner gehört hat. Es ist zweifellos ein Vorteil, in einer Stadt zu leben, wo man weder Regenschirm, Mantel und Handschuhe noch Zentralheizung braucht. An einer Ecke ganz in der Nähe des Hotels im Stadtteil Miraflores duftet es. An einem kleinen Stand, eingezwängt zwischen anderen Straßenhändlern, brutzelt es in einer Pfanne. Spieße, Anticuchos, eine traditionelle Spezialität Perus. Stücke von Rinderfleisch oder Herzen, gewürzt mit Knoblauch, Kümmel, Chilipaste, Zitronensaft, Majoran und Salz. Also probieren. Köstlich. Eine kleine Entschädigung für die Pachamanca. Es geht weiter auf der kulinarischen Rundreise. Vor dem Hintergrund nichtssagender, gleichförmiger Hochhäuser duckt sich ein anthrazitfarbenes Haus. Im Kolonialstil. In Miraflores, einem der angesagten Stadtviertel von Lima. Neben der Eingangstür ein Schild mit der Aufschrift Astrid y Gastón. Gastón Acurio ist einer der wichtigsten Chefköche Perus. Mit seiner deutschstämmigen Frau Astrid führt er seit 1994 das Restaurant, das inzwischen zu den weltbesten Restaurants zählen soll. wenn man einigen Gastronomiekritikern glauben will. Er besitzt außerdem Speisetempel in Santiago de Chile, Bogotá, Quito, Caracas, Buenos Aires, Mexiko-Stadt, São Paulo, Madrid und San Francisco. Glück gehabt, ein Tisch ist noch frei. Das Restaurant ist oft auf Wochen hinaus ausgebucht. Die Speisekarte lockt mit Degustación. Es geht um einen kulinarischen Streifzug durch die neue peruanische Fusionsküche. Endlich! Doch der Ober bremst die Vorfreude. Er blickt auf die Uhr. Heute sei das nicht mehr möglich. Die Kostprobe ziehe sich über 3 Stunden hin. Dem Gourmet werde empfohlen, nicht zu frühstücken, wenn er das umfangreiche Menü genießen wolle. Der Ober schlägt stattdessen einen verkürzten Einblick in die peruanische Küchenkunst vor. Beispielsweise typisches Fleisch aus den Anden. Lama-Fleisch mit einer Art Crepe auf Maisbasis. Anschließend das kulinarische Markenzeichen Perus, Ceviche. Roher Fisch auf 3 verschiedene Arten zubereitet. Der Ober serviert die Ceviches. Nicht ohne ausführlich zu erklären, was gleich über die Zunge gehen wird. Der klassische Ceviche, nur aus Fischstückchen bestehend, mit Koriander, Zitronensaft und Chilis mariniert und angerichtet. Dann ein Ceviche aus Pererey-Fisch, Meeresschnecken und Tintenfisch, vermischt mit Leche de Tigre, wörtlich übersetzt Tigermilch. Sie besteht aus Kokosnussmilch und Camu Camu, einer Zitrusfrucht aus dem Amazonasgebiet. Zum Schluss ein Ceviche aus Garnelen, anderen Meeresfrüchten, Muscheln und Tintenfisch, wiederum mariniert mit Leche de Tigre und 3 verschiedenen Chilisorten. Doch bevor der erste Bissen den Gaumen berührt, kommt eine überraschende Frage. Ob der Gast Probleme mit Allergien habe? Einige Speisen seien ein wenig pikante, wegen der scharfen Chilischoten. Wenn wir die peruanischen Speisen einem DNA-Test unterziehen würden, würde Chili im genetischen Code auftauchen. Denn wenn uns das Verlangen nach Chili überkommt, wir kriegen damit alle Speisen hin. Sie werden dann zu wahren Leckerbissen. Erklärt Luis Javier Luna. Schon seit vielen Jahrtausenden gedeihen Chilis in Südamerika. Die Vielfalt der Schoten ist enorm. Sie unterscheiden sich in Form, Farbe und Schärfe. Frisch und getrocknet. Grün, gelb, orange und rot getönt. Einige sind teuflisch scharf. Chilischoten, ein Erbe der Inkas, führen in die kulturelle und damit auch kulinarische Vergangenheit Perus. Ahora, señores, algo más que tenemos. Cusco, einstige Hauptstadt des Inka-Imperiums. 3400 Meter hoch gelegen. In der Sprache der Quechua, Nabel der Welt. Der Touristenführer zeigt auf eine Mauer wuchtiger Steinquader. Die Mauern sind nicht senkrecht, sondern neigen sich leicht nach innen. Bei Erdbeben bewegen sich die Mauern, stürzen aber nicht ein. Eine einfache, aber geniale Technik im riesigen Imperium der Inkas, auch Tawantinsuyo genannt, Reich der 4 Weltgegenden. Ein Reich voll imponierender Bauten, mit einem hochorganisierten Staatswesen und einer Wirtschaft, die keinen hungern ließ. Wenn man sich einmal das Geschirr aus dieser Zeit anschaut, mit doppelten Böden, damit die Speisen warm bleiben, so wie heute bei einer Thermosflasche, da merkt man, wie wichtig die Kochkunst schon damals war. Es ging nicht nur ums Essen, sondern auch um die Präsentation und die richtige Temperatur. Der Vizeminister vergisst hinzuzufügen, dass dies nur dem Adel und der Priesterschaft am Hof des Inka, des Sohnes der Sonne, gegönnt war. Das Inka-Reich war vor allem eine bäuerliche Gesellschaft. Grundnahrungsmittel waren Mais und Kartoffeln. Peru gilt als Urheimat der Kartoffel. Unter den Inkas war sie Basis für Suppen und Eintöpfe. Die Bauern kultivierten bereits mehrere 100 Sorten. Die Dorfgemeinschaften, die Ayulus, waren der eigentliche Kern des Wirtschafts- und Sozialgefüges. Die Bauern bestellten in Kollektivarbeit ihre Felder, gemäß dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Das gilt auch heute noch. Der Historiker Antonio Zapata erklärt, warum. Wenn du in Peru aufs Land fährst, wirst du auf eine Reihe von Formen gegenseitiger Hilfe stoßen. Eine nennt sich Aini. Das heißt, wenn du mir hilfst, bin ich wiederum verpflichtet, dir zu helfen. Du bittest mich, einen Tag bei dir im Haus zu arbeiten. Ich mache das und anschließend schuldest du mir einen Tag Arbeit. Wir bezahlen uns also nicht gegenseitig, sondern tauschen unsere Arbeitskraft aus. Das Transportsystem der Inkas war erstaunlich. Fast 40.000 Kilometer lang war das Straßennetz. Es verband die verschiedenen Regionen des Inka-Imperiums, vor allem mit dem Nabel der Welt, mit Cusco. Kuriere, sogenannte Chasquis, überbrachten Nachrichten, transportierten aber auch Waren, erklärt die Journalistin und Kochbuchautorin Mariela Balbi. Die Chronisten erzählen, dass zumindest in der Zeit der Inka Nahrung von der Küste, Meeresfrüchte beispielsweise, aus dem Norden, wo es Fischer gab, bis in die Sierra hochgeschleppt wurde. Sehr schnell und ohne Probleme. Keine Schnelllieferung wie heute in 10 Minuten, aber so ähnlich. Die Chasquis wechselten sich ab. Für 2,5 Kilometer benötigte ein Stafettenläufer durchschnittlich 10 Minuten. Entlang der Inka-Straßen wurden zudem in Speichern Nahrungsmittel gelagert. Insbesondere die Chuño, die auch heute noch in den Anden auf dem Speisezettel steht. Die kleine, gefriergetrocknete Kartoffel ließ sich dort jahrelang aufbewahren. Für die Bauern bestand eine Abgabepflicht. Teile ihrer Ernte mussten sie dem Staat überlassen. In Zeiten von Dürre, Missernten oder Unwettern wurden dann Rationen an die Bevölkerung ausgegeben. Auch für Alte, Kranke, Behinderte, Blinde, Witwen und Waisen sorgte so der Staat. Lima, Peru, the city of kings. Lima, Peru, die Stadt der Könige. Lima wurde am 18. Januar 1535 von dem spanischen Eroberer Francisco Pizarro gegründet. Er wählte den Ort wegen des milden Klimas und seiner strategischen Lage. Nach der von Pizarro angeführten Invasion Perus und der Ermordung des Inka Atahualpa bricht das Inka-Reich zusammen. Zwei Kulturen stoßen aufeinander, auch in der Küche, erläutert der Historiker Henry Mitrani. Mit den Spaniern werden Tiere, Pflanzen und Speisen eingeführt, die in Amerika unbekannt waren. Und sie mischen sich mit Speisen, Gebräuchen, Traditionen und Nahrungsmitteln Amerikas. Beispielsweise wird Schweine-, Rind- oder Ziegenfleisch bei bestimmten Gerichten das Lama-Fleisch ersetzen. Die spanischen Invasoren brachten die Kartoffel nach Europa. Zunächst ohne Erfolg. Da die Indianer sie wärmstens empfohlen hatten, warf man sie Schweinen, Sträflingen und Siechen zum Fraß vor. In mehreren Gebieten verbot man sie sogar. Und in Besançon warf man ihr vor, Lepra hervorzurufen. Als Teufelszeug verboten die spanischen Eroberer zahlreiche Pflanzen und Getreidesorten zugunsten europäischer Arten. So die Quinoa, das Wunderkorn der Inkas mit seinem großen Nährwert, das sogar auf über 3.500 Meter Höhe gedeiht. In einem Bericht an den in Lima regierenden Vizekönig hieß es: Die Unterwerfung der rebellischen Indios wird niemals vollständig sein, solange sie eine gewisse Frucht essen, die nicht größer ist als ein Stecknadelkopf. Auch wenn die Todesstrafe drohte, wurde Quinoa in abgelegenen Andentälern weiter angebaut. Mit den Spaniern kommen Pfeffer, Knoblauch, aber vor allem die Olive. Und mit der Olive das Öl und mit dem Öl das Frittieren, das bis dahin in Amerika unbekannt war. Neue Zubereitungen und neue Kochtechniken landen hier. Der Fusion von indianischen und spanischen Zutaten entspringen neue Gerichte. Zum Beispiel die Papas Ocopa. Kartoffeln werden mit einer chilischarfen Erdnusssoße übergossen. Hinzugefügt werden Milch und Käse, Produkte der von Spaniern importierten Rinder. Weizen und Reis, Äpfel und Birnen, Zwiebeln und Knoblauch bereichern die Küche des Vizekönigreichs. Übrigens gab es ein Happy End für die Kartoffel in Europa. Im Siebenjährigen Krieg, Mitte des 18. Jahrhunderts, wird sie Soldatenverpflegung und arme Leute Speise. Geadelt wird die vitaminreiche Knolle in Versailles, als Königin Marie Antoinette sich mit Kartoffelblüten schmückt. Der gesamte französische Adel ist bei der Huldigung der Kartoffel zugegen. In diesem Reich, in dem die Kunst des guten Essens die einzige Religion ist, der keiner abschwört. Zurück in Lima, in einem Apartment-Hochhaus. Die zarten Linsen, al dente, stoßen auf allgemeine Begeisterung. Koch Carlos, der aus der peruanischen Andenregion stammt, erklärt geduldig die Zubereitung der Linsen. Chilischoten würden ihnen das entscheidende Aroma geben. Nicht zu viel und nicht zu scharf. Die Zwiebeln müssten zugedeckt unter eine Haube goldbraun gebraten werden. Ohne Haube würden sie zu sehr austrocknen. Das Salz komme aus Maras, in der Nähe der ehemaligen Inka-Hauptstadt Cusco. Eine fünfköpfige Runde genießt und hört zu, im Apartment der Kochbuchautorin und Journalistin Mariella Balbi. Silberne Kronleuchter, Schalen und Teekannen auf einer Anrichte aus Teekholz erinnern an den Barockstil der Kolonialzeit. Als Kontrast zeitgenössische Malerei an den Wänden. Fusion, wie in der Küche. Das Gespräch kreist um die verschiedenen Einflüsse in der peruanischen Küche und was die afrikanischen Sklaven zur Kochkunst beisteuerten. Mit den Eroberern gelangten auch die ersten schwarzen Sklaven nach Amerika. Die Afrikaner wurden auf Zuckerrohr- und Baumwollplantagen ausgebeutet und in den Küchen der weißen Kolonialherren. Wir Limenius wissen heute sehr genau, dass das Lima von gestern nicht so strahlend war, wie man es uns darstellte. Hier nur ein einfaches Beispiel. Von den 40.000 Einwohnern Limas zu Anfang des 17. Jahrhunderts waren 5.000 Spanier oder Nachkommen von Spaniern. Der Rest waren 5.000 Indianer und 30.000 schwarze Sklaven. Und die lebten nicht gerade in Palästen. Y a través de los negros se hizo la fusión. Die Schwarzen tragen zur Fusion in der Küche bei. Der Schwarze verkehrte nicht mit den Weißen. Er war ja ihr Sklave. Er stand auf der gleichen Stufe wie der Indio. Wenn er ausging, aß er in den Hütten der Indios. Und lernte dabei Zwiebeln, Knoblauch und Chili kennen. Ursprünglich sind heute typische und beliebte Gerichte von der afrikanischstämmigen Bevölkerung Limas erfunden worden. Aus der Not wurde eine Tugend. Aus Innereien, Kartoffeln und Fleischresten zauberten sie schmackhafte Gerichte wie Carapulcra, Causa Limeña oder Caucau. Caucau wird mit Kartoffeln und Kutteln angerichtet und scharf-süß gewürzt. Schon bevor die Sklaverei abgeschafft wurde, mangelte es an Arbeitskräften. Im fernen China fand man Ersatz. Vor allem Bauern aus der Provinz Canton verdingten sich als Vertragsarbeiter. Die Reise bis nach Callao, dem Hafen Limas, dauerte 5 Monate. Das erste Kontingent von Chinesen landete 1849 in Peru. In China herrschte wirtschaftliche Not. Sie kamen, um auf den großen Gütern zu arbeiten. Sie wussten allerdings nicht, dass sie wie Sklaven schuften sollten. Die chinesischen Kulis verlegten Schienen für die Eisenbahn, rackerten auf den Zuckerrohr- und Baumwollgütern an der Küste und in der florierenden Industrie des Guano-Düngers, der aus dem Kot der Seevögel gewonnen wurde. In den schuppenähnlichen Baracken, in denen sie über Nacht eingesperrt wurden, spielten sie, rauchten Opium und bewahrten ihre kulinarischen Traditionen. Denn mit der völlig anderen Küche Perus wollten sie sich nicht anfreunden. Die war ihnen zu fettreich. In der chinesischen Küche verwendet man nur wenig Fett. Und sieh mal an, was sie in die Arbeitsverträge aufnehmen ließen. Da ist aufgeführt, welche Menge an Reis, Gemüse und Fleisch sie essen wollten. Hast du schon mal einen Einwanderer erlebt, der in seinen Vertrag Bedingungen fürs Essen aufnehmen lässt? Im Lohn inbegriffen waren demnach 1,5 Pfund Reis, rund 200 Gramm gesalzenes Fleisch und 1,5 Pfund Süßkartoffeln pro Person. Wenn der Großgrundbesitzer dieser vertraglich abgesicherten Pflicht nicht nachkam, drohte eine gastronomische Revolution, wie es hieß. Von ihrem kargen Lohn kauften die Kulis Gemüse, Gewürze und Pilze aus der Heimat, die gewiefte Händler importierten. Sie bereicherten damit später den peruanischen Speisezettel. Zutaten, die sie nicht aus der Heimat bekamen, ersetzten sie durch peruanische. Daraus entstand dann Neues, beispielsweise Pekingente in Tamarindensoße. Mariela Balbi hat ein Buch über den chinesischen Einfluss auf die Küche in Peru verfasst. Als ihr Sklavendasein beendet war, siedelten sie sich in Städten des Nordens und in Lima am Zentralmarkt an. Da gibt es auch heute noch ein Chinesenviertel, ein sehr sympathisches Chinatown. Dort entstanden ihre ersten Restaurants, Chifas genannt. Woher der Name kommt? Zur Essenszeit hieß es bei den Chinesen Chifan, Chifan. Und die Einwohner Limas machten daraus Chifa, Chifa. Sie verschluckten praktisch das Fan. Da fragten sich die Chinesen wiederum, was ist Chifa? Es bedeutete nichts. Doch Fan ist Reis, aber nicht Fa, Fa, Fa. Chifan heißt wörtlich übersetzt nichts anderes als auf zum Reisessen. In Kantonchinesisch bedeutet es zu Tisch, Essen. Im alten Zentrum Limas fällt eine Art Himmelstor auf. Es ist der Eingang zum Chinesenviertel. Dahinter ein Gebäude, grell orange gestrichen mit roten Pfeilern. Eine Chifa. Und noch mehr Chifas reihen sich an der Straße hinter dem farbigen Torbogen auf. Wie schon vor Jahrzehnten. Die Buden bieten neben vielen anderen Verlockungen für den Gaumen köstlich gebratene Entenpfeil, die überzeugend schmeckende Wantan-Suppe, Schweinebraten mit Tamarinden oder Min Pao, mit verschiedenen Fleischsorten gefüllte Teigtaschen aus Reismehl. Weiter vorne sind die Läden mit den exotischen Gemüsen und geheimnisvollen Gewürzen und Basare mit importierten Waren. Hier befanden sich die heimlichen Opiumrauchstuben. Schräg gegenüber dem Himmelstor versperrt ein ebenso wuchtiger wie langweiliger Betonkasten den Blick. Es ist das Gebäude, in dem der zentrale Markt untergebracht ist. Spannend wird es erst drinnen. Stand an Stand breiten sich die natürlichen Schätze Perus aus, angeliefert aus den verschiedensten Klimazonen. Henry Mitrani ist Historiker und ein Kenner seiner Heimat. In Peru finden sich fast alle Landschaften der Welt wieder. Wir haben Wüsten, Graslandschaften, Regenwälder, Ozeane und vieles mehr. Plastiksäcke und Körbe voller Früchte und Gemüsearten aus allen Landesteilen machen den Gang über den Markt zu einem Augenschmaus. Orangefarbene Chilischoten neben kleinen süßen Bananen, lilafarbenen Zwiebeln, Feuerbohnen und frischen grünen Bohnen. Korianderbündel neben aufgestapelten Maniokknollen, kürbisgroße süße Papaya, fruchtig-saure Copoisu-Früchte, Quinoa und Kiwichakörner. Trauben, Chirimoya-Früchte, fast kürbisgroße Avocados, Limetten, Mangos, Papayas, Kartoffeln in allen Größen und Farben. Rot, knallgelb, Auberginenfarben, bräunlich-schwarz, glatt, getrocknet und knorpelig. Früchte mit unbekannten Namen. Likuma, Breiäpfel, Camu Camu, eine Amazonasfrucht. Auffallend die Maiskolben. Von fast weißen über goldgelbe bis hin zu lila-schwarz schimmernden. Auf dem Wege nach Machu Picchu fährt man durch das Tal von Urubamba. Dort wächst der köstlichste Mais der Welt. So groß sind die Maiskolben sonst nirgendwo auf der Welt. Auch nicht so süß. Diese so ganz besondere Maispflanze wächst nur im sogenannten Heiligen Tal der Inkas, wegen seines außergewöhnlichen Klimas. Ein einziger Maiskolben, mit Käse serviert, reicht für ein ganzes Frühstück, weil er so groß und so schmackhaft ist. Die Kehle ist trocken. Ein Schild zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Chicha Morada, das dunkelfarbene Zeremoniengetränk der Inka-Kultur. Eiskalt wird die Chicha Morada, auch Maisbier der Anden genannt, serviert. Köstlich, erfrischend. Im Gaumen breiten sich verschiedene Aromen aus. Zutaten: lila schwarzer Mais, Zimtrinde, Nelken, Ananasschalen, Äpfel, Kirschen, Quitten. Das Ganze mit Wasser etwa eine Stunde aufkochen und mit Zucker und Limettensaft abschmecken. So köstlich und appetitlich ging es früher in den Chicherias der Anden nicht zu. Alles war schwarz von Schmutz und Rauch. Fast alle waren betrunken. Sie tanzten mit geschlossenen Augen und zeichneten mit den Füßen kunstvolle Figuren in den Staub. Die Chicherias waren so voll, dass es nicht möglich war, hineinzukommen. Für die, die draußen bleiben mussten, wurden über die Köpfe der anderen Chicha-Krüge von Hand zu Hand weitergereicht. Wie bei den Festen trank jeder auf fremde Kosten, bis er betrunken war. schrieb Perus berühmter Schriftsteller José María Arguedas in seinem Roman »Die tiefen Flüsse«. Arguedas wuchs unter Quechua-Indianern auf. Er erlebte die Diskriminierung der Ureinwohner daher ganz direkt. Ein tief verwurzelter Rassismus machte aus der indigenen Bevölkerung Menschen zweiter Klasse. Konservative und reaktionäre Denkweisen sind auch heute noch längst nicht Vergangenheit. Früher hatte Rassismus ausschließlich mit dem Erscheinungsbild zu tun. Mit der Hautfarbe, der Gesichtsform, der Breite der Lippen, der Größe der Ohren. Das war früher ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Heute ist der Rassismus viel ausgeklügelter, mehr kultureller Natur. Wenn du gut gekleidet bist und augenscheinlich Geld hast, aber indianische Gesichtszüge hast, bist du kulturell gesehen weiß. Dann wirst du in den Zusammenkünften der Weißen akzeptiert. Vielleicht werden sie sich ein wenig über deine indianische Herkunft lustig machen, aber du wirst akzeptiert. Du wirst nicht an der Tür eines Clubs diskriminiert. Du wirst sogar in den nautischen Club von Ancón hineingelassen. Lange Zeit hielt sich die Theorie von der sogenannten Mestizierung der peruanischen Gesellschaft. Von einem Peru also mit einer farbenfrohen Mischung der verschiedenen Hautfarben und einer weitgehend einheitlichen Kultur. Anderssein und Verschiedenheit wurden geleugnet, Probleme damit unter den Tisch gekehrt. Allein die Sprachenvielfalt beweist die Unterschiedlichkeit. Im peruanischen Amazonasgebiet zum Beispiel gibt es mehr als 30 verschiedene indianische Sprachen. Heute wird dagegen unterstrichen, dass Peru ein Land mit Unterschieden ist und dass Verschiedenheit etwas Gutes ist. Die Küche ist der einzige Ort in Peru, in der tatsächlich die Mestizierung gelungen ist. Weder in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Religion, noch in den verschiedenen kulturellen Milieus kann man behaupten, Peru sei ein mestizisches Land. Ein einzigartiges Beispiel für kulinarisches Mestizentum ist das Lomo Saltado, sortiertes Filet. Seine Basiszutaten sind verschiedener Herkunft. Da sind die gebratenen, so unvergleichlich peruanischen Kartoffeln, das Rindfleisch europäischen Ursprungs und der fernöstliche Reis. Aber nicht nur diese Kombination macht daraus einen peruanischen, kulinarischen Mestizen, sondern vor allem die Art und Weise, das Ganze zu würzen. Die peruanische Tomate und Chilischote, die europäische Zwiebel und die chinesische Sojasauce. Lomo Saltado ist auch ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Cocina Novo Andino, die Neu-Andine Küche. Gaston Acurio war maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Nobelpreisträger Vargas Llosa hat die Geschichte des kleinen Gaston aufgeschrieben. In einem Haus an der Grenze zwischen den beiden Stadtvierteln San Isidro und Lince, wo sich feinere Gesellschaft und einfaches Volk begegnen, pflegte ein kleiner Junge in der Küche zu verschwinden. Auf der Flucht vor seinen vier älteren Schwestern und ihren Galanen. Die Köchin mochte ihn und ließ ihn zuschauen. Manchmal durfte er ihr auch zur Hand gehen, wenn sie ein Gericht zubereitete. Eines Tages entdeckte die Hausherrin, dass der einzige Sohn, der kleine Gaston, kochen gelernt hatte. Und dass er sein Taschengeld im Supermarkt Super Epsa ausgab, um Tintenfisch und andere Lebensmittel zu kaufen, die nicht auf dem häuslichen Speisezettel standen. Er experimentierte mit ihnen. Der Vater, ein einflussreicher Senator, hatte dafür absolut kein Verständnis. Er drang darauf, dass Gaston Jura studierte. Doch einmal in Paris brach dieser das ungeliebte Jurastudium ab. Er widmete sich fortan der Küche. Der Vater fügte sich schließlich und stellte seinem Sohn einen Scheck aus, damit er im renommierten Cordon Bleu tiefer in die Geheimnisse der Kochkunst eindringen konnte. In Paris hatte er die deutschstämmige Astrid Gutsche kennengelernt. Sie heirateten. 1994 eröffnete das Paar ein französisches Restaurant in Lima. Doch ihm stand der Sinn nach Neuem. Ende der 90er Jahre setzte er sich deshalb mit einer Riege renommierter Köche in Lima zusammen. Ziel? Die heimische Küche aufwerten. Traditionelle Rezepte und Zubereitungsmethoden aus dem Andenraum wurden weiterentwickelt, mit neuen Techniken, anderen Aromen verfeinert und für den Gaumen von Feinschmeckern attraktiv gestaltet. Das hieß, weniger Chilischärfe und kleinere Portionen. Das wäre noch vor 30 Jahren undenkbar gewesen, wie sich Gaston Acurillo vor der Handelskammer in Cusco erinnert. Ein Koch, der früher ein großes Restaurant leitete und innovative Ideen umsetzen wollte, misstraute dem Koch der traditionellen Küche, sah er in ihm nur Rückschritt. Der traditionelle Koch wiederum misstraute dem Kollegen, der es anders machen wollte, weil er die Tradition bedrohe. Der Konsument misstraute dem Verkäufer der Straßenküche, weil er in ihm einen ambulanten Händler sah. Er traute den sanitären Bedingungen der Straße nicht. Die Behörden verfolgten den Straßenkoch. Weder auf dem Lande noch auf dem Meer strengten sich Bauern und Fischer an, Qualitätswaren auf den Markt zu bringen, weil sie miterleben mussten, wie Köche und Konsumenten ihre Produkte nicht schätzten. Es gab überhaupt keinen Anreiz, immer bessere Produkte anzubieten. Peruanische Speisen genossen damals keinen guten Ruf. Der peruanische Gourmet war von einer europäisierten, kolonialisierten Welt geprägt. Er misstraute den eigenen Speisen, die er zu Hause aß. Und wenn ein ausländischer Tourist, ein Besucher, ein Unternehmer vorbeikam, führte er ihn in ein französisches, italienisches oder japanisches Restaurant aus. Auf Hochzeiten wurden französische oder italienische Gerichte serviert. Man muss sich nur mal die Karte der Menüs im Regierungspalast vor etwa 20, 25 Jahren ansehen. Sie waren sogar auf Französisch verfasst. Früher bestellten die Leute im Restaurant mit kaum hörbarer Stimme ein Taku Taku bitte. Taku Taku bestand aus Bohnen, die übrig geblieben waren und in Reis eingerollt waren. Und so wurde es serviert. Aber es war nicht gern gesehen. Deshalb flüsterte der Gast: Ober, ein Taku Taku. Bis vor 15 Jahren wurde auf Hochzeiten Whisky und Foie Gras angeboten. Heute wetteifert man auf Hochzeiten, wer die beste und innovativste Causa zubereitet. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Es gibt hunderte von Kochschulen in Peru, allerdings von sehr unterschiedlicher Qualität. Vor 30 Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen. Da studierte man Jura an der Universität, um Rechtsanwalt zu werden oder andere traditionelle Karrieren einzuschlagen. Und nun studieren sie, um Chefköche zu werden. Peru ist das Land mit den meisten Kochstudenten auf der Welt, pro Kopf der Bevölkerung gerechnet. Das hat die peruanische Gesellschaft für Gastronomie festgestellt. Gaston Acurillo ist ein Gastronomieunternehmer, der nicht nur reich geworden ist, sondern intensiver als mancher andere Kochkünstler über den sprichwörtlichen Tellerrand schaut. Er sieht es als eine moralische Verpflichtung an, armen Peruanern zu helfen. Seit meiner Geburt genoss ich die beste Erziehung. Kein Wunder also, dass ich es in meinem Leben weit bringen konnte. Ich hatte Möglichkeiten, wie sie nur wenige Peruaner bekommen. Jetzt bin ich an der Reihe, meiner Heimat durch mein Wirken zurückzugeben, was ich bekommen habe. Gaston Acurillo hat es nicht nur bei Worten belassen. Die autobahnähnliche Straße führt hinaus. Immer näher rücken Hügel und Berge, kahl, aschfahl und grau heran. Vorbei an endlosen, gesichtslosen Vorstädten, aber alle mit Shoppingcentern, die aus dem Beton, Blech und Ziegel einerlei herausragen. Pueblos jóvenes, junge Dörfer, werden Armenviertel in Lima genannt. Elendsviertel haben sich wie ein Gürtel in den Sand- und Wüstengebieten um die Millionenmetropole gelegt. Fast eine Stunde ist seit der Abfahrt aus dem Zentrum vergangen, als das Taxi abbiegt. Blick in Täler mit armseligen Häuser- und Hüttenansammlungen. Eine Untersuchung des Welternährungsprogramms ergab, dass ein Fünftel der Kinder in den Armenvierteln Perus an Blutarmut leidet. Armut begünstigt noch eine andere schlimme Krankheit. It's now considered the gastronomic capital of the continent. Lima, gastronomische Hauptstadt Amerikas. Dieser Spruch sollte eigentlich gleichzeitig Lima, Hauptstadt der Tuberkulose in Lateinamerika heißen. Wir sind die Hauptstadt mit den meisten Tuberkulosekranken in Lateinamerika. Dieser Widerspruch lässt sich auf einen gemeinsamen Nenner bringen: die heutige Küche. Einer der Faktoren, die Tuberkulose auslösen, ist die schlechte Ernährung. Weil sie die Widerstandskraft der Menschen schwächt. Fast 50% der Kinder in den Armenvierteln Perus sind mangel- oder fehlernährt. 2 von 5 Peruanern müssen täglich mit weniger als $2 auskommen. Viel zu wenig, um auch nur eine Vorspeise in einem der Restaurants von Gaston zu kosten. Umsteigen in ein sogenanntes Mototaxi. Das billige, dreirädrige Gefährt steuert auch den letzten staubigen Winkel in den Armenvierteln an. Das Viertel heißt Pachacutec, benannt nach einem der bedeutendsten Inka-Herrscher. Veränderer der Welt übersetzt. Der Name wirkt wie Hohn. Unter den Inkas war Hunger unbekannt. Über 100.000 Menschen leben in dem Viertel. Reihen von Hütten klettern Dünen und Hügel hinauf. Gemüseladen, Friseur, neben Schusterwerkstatt und Reifenwechsel. Straßen voller Schlaglöcher, einige versanden buchstäblich. Grün sind fast nur noch die Holzwände. Eine Stadt aus Blech, Karton, Schilfmatten und schlecht bemaltem Holz. Manche allerdings mit optimistisch grellen roten und gelben Farbtönen. Rundherum Sand, Sand und nochmals Sand. Eine gewaltige Dünenlandschaft. Und mittendrin ein Ensemble aus Ziegelbauten. Nuevo Pachacutec, neues Pachacutec. Ein Projekt, das auf die Idee des Bischofs von Callao, Javier del Rio, zurückgeht. Junge Menschen aus den Armenvierteln sollten eine qualifizierte Ausbildung erhalten, damit sie nicht drogensüchtig werden und auf die schiefe Bahn geraten. Im gemeinschaftlichen Studien- und Entwicklungszentrum drücken heute angehende Elektriker, Angestellte, Verwaltungsspezialisten und Friseure die Schulbank. Der Bischof wollte schließlich auch Köche ausbilden. Er suchte deshalb Gaston auf und erzählte ihm von seinem Plan. Mehr als ein Plan war es ja zunächst nicht. Er wollte herausfinden, ob Gaston sich dafür interessieren und den Auftrag, das Institut zu leiten, übernehmen würde. Gaston war sofort Feuer und Flamme, zumal er schon länger mit ähnlichen Ideen liebäugelte. Als Javier ihm dann sagte, hier, an diesem Ort wollen wir die Köche ausbilden, junge Menschen, die nur wenig Geld haben, einverstanden, sagte Gaston begeistert zu. Rocío Heredia, die Koordinatorin der Kochkurse, erinnert sich an die Anfänge. Im März 2007 war es soweit. Der Andrang war groß. 500 Bewerbungen für 45 Plätze. Heute bewerben sich 700. Nach einem Ausleseverfahren beginnt für diejenigen, die sich durchgesetzt haben, ein Zyklus von 4 Monaten. Nach diesen 4 Monaten können wir sie dann besser einschätzen. Es ist ein Zyklus, der alle auf das gleiche Niveau bringt. Sie lernen Sprachen, Mathematik, Geschichte, sogar Geografie. Danach besuchen sie einen Kurs, der sich kulinarische Realität nennt und sie in die Welt der Gastronomie einführt. Wir besuchen mit ihnen Restaurants, bringen Köche hierher. Sie bereiten bald Speisen in unserer Küche zu. Sie lernen Grundtechniken. Wir beobachten dabei, wie sie sich entwickeln und wie sie sich im Team verhalten. Die Kellner von Gaston Acurillo, und das ist keine Erfindung des Schriftstellers, besuchen Englisch-, Französisch- und Japanisch-Sprachkurse. Sie nehmen Theater-, Schauspiel- und Tanzunterricht. Und wenn sie nach diesem Training eine andere Beschäftigung annehmen? Umso besser, sagt Acurillo. Das ist genau die Idee. Die Gebühren für die Kochschule sind gering. Umgerechnet $30 im Monat. Andere Kochschulen verlangen $700 und mehr. Es zischt in der Pfanne, es brodelt in den Töpfen. Der Koch, Daniel Zoluden, erklärt dem gastronomischen Nachwuchs, wie man eine Pasta mit peruanischen Zutaten zubereitet. Natürlich mit Chili. Am Schluss der Kochdemonstration macht er den Kochlehrlingen klar, dass der Tellerrand nicht dekoriert werden darf. Fabian hat aufmerksam zugehört. Er ist 19 Jahre alt. Er war 6 Jahre alt, als die Eltern die Andenhöhen verließen, um in Lima eine bessere Zukunft zu suchen. Sein Vater, der etwas verschlossen sei, wollte unbedingt, dass sein Sohn etwas Rechtschaffenes lernt. Beispielsweise Buchhaltung, aber doch nicht Kochkunst, wie es seinem Sohn vorschwebte. Der fügte sich zunächst, träumte aber weiter von der Arbeit am Herd. Schließlich bewarb ich mich erneut, ohne dass meine Eltern etwas davon erfahren haben. Es klappte. Ich bestand alle Prüfungen. Ich nahm bereits am Unterricht teil, als sie von mir erfuhren, ich werde die Buchhaltung aufgeben und Kochkunst lernen. Wir waren perplex. Mein Papa weigerte sich lange Zeit, mit mir zu sprechen. In einem Nebenbau bahnt sich eine ganz in Weiß gekleidete junge Frau einen Weg durch die über Töpfen und Pfannen gebeugten Lehrlinge. Lisa ist 23 Jahre alt. Die Kochlehrerin hat selber die Pachacute-Kurse durchlaufen. Sie arbeitet jetzt in einem Restaurant im Zentrum Limas, als einzige Frau. An ihrem freien Montag unterrichtet sie Theorie und Praxis von Fisch- und Meeresfrüchte-Speisen. Den Fisch bereiten wir mit heimischen Gewürzen zu und wickeln ihn in die Blätter der Helikonie ein. Anschließend legen wir alles auf die Glut. Unter den Schülern ist Judith. Die 27-Jährige ist jeden Tag 2 Stunden unterwegs, bis sie die Ziegelbauten in den Sanddünen erreicht. Sie ist vor über einem Jahrzehnt mit ihrer Mutter nach Lima gekommen. Aufgewachsen ist sie im tropischen, feuchtheißen Amazonasgebiet Perus. Sie schwört auf die Regionalküche, auf den Reichtum an tropischen Früchten und Flussfischen. Von kleinen Fischen mit vielen Gräten bis zum Dorado, der keine Gräten hat, oder dem Paiche. Der schmackhafte Riesenfisch kann 4 Meter lang werden. Wir schieben den Fisch in ein Bambusrohr, nachdem wir ihn zuvor gewürzt haben. Das Rohr wird verschlossen und in die Glut gelegt. Der Fisch wird also nur mit Dampf gegart. Der große Metallcontainer wirkt auf dem sandigen Untergrund irgendwie deplatziert. Doch dann werden 2 Seitenwände entriegelt und heruntergeklappt. Regale kommen zum Vorschein. Rund 2500 Kochbücher aus aller Welt. Mitbringsel berühmter Küchenchefs. So auch von Ferran Adrià, Besitzer eines der berühmtesten Restaurants der Welt, dem El Bulli bei Barcelona. Der Unterricht ist vorbei. Fabian und Judith machen sich auf den Rückweg durch die Dünenlandschaft, bis zur nächsten Busstation, quer durch die Hüttenansammlung Pachacutec, bis zu einem Einkaufszentrum. Die Supermarktkette Metro hat sich hier eingenistet. Mit Erfolg. McDonald's folgte. Auch in Peru ist Fast Food angesagt. In den Tiefkühltruhen der Supermärkte stapeln sich Fertiggerichte. In den Regalen lockt Knabbergebäck für lange Fernsehstunden. Die Gastronomie könnte zu einer besseren Ernährung beitragen, meint Gaston. Die peruanische Gesellschaft sei über einen zu langen Zeitraum hinweg kolonisiert worden. Wir müssen das Vertrauen in die Nahrungsmittel der verschiedenen Regionen wiederherstellen und diese erneut auf die Speisekarte setzen. Eine ausgeglichene Ernährung besteht nicht nur aus Kohlenhydraten, sondern auch aus vitaminreicher Nahrung, die in der Vielfalt unserer Nahrungsmittel enthalten sind. Wenn sie wieder ins Essen kämen, könnten auch die Ernährungsprobleme der Menschen gelöst werden. Mezclas nuestros mejores ingredientes, recetas y restaurantes. En otro recipiente pon los mejores cocineros de Perú y algunos. Für eine gesündere Ernährung und heimische Zutaten wirkt auch Mistura. Y ya está Mistura, la segunda feria gastronómica internacional de Lima. Ven a Mistura, la fiesta es de todos. Gracias a Cerveza Franca y BBVA Banco Continental. Entradas a la venta en tu entrada. Gaston Acurillo hat die internationale Gastronomiemesse in Lima gegründet. Sie zieht alljährlich weit über 100.000 Feinschmecker an. Hinter Acurillos Engagement stecken sicherlich auch wirtschaftliche Motive. Aber gleichzeitig möchte er die einheimische Esskultur stärken und weiter verbreiten. Deshalb arbeiten er und andere Köche mit ländlichen Produktionsgenossenschaften zusammen, um die Landbevölkerung zu unterstützen. Allmählich sind wir zum Modell geworden, auch wenn es um die Frage geht, welche Rolle erfüllt der Koch in der Gesellschaft? Wie sieht seine Beziehung zur Landwirtschaft, zum Meer, zur Umwelt, zu den Herausforderungen der modernen Welt aus? Plötzlich wird man gewahr, dass der Koch viel mehr Einfluss hat, als gemeinhin angenommen wird. Das bekam auch der vorherige Präsident Perus, Alan Garcia, zu spüren. Gaston Acurillo warnte öffentlich davor, gentechnisch verändertes Saatgut bedenkenlos einzusetzen. Verärgert reagierte Garcia, der mit Genmanipulation kein Problem hat, an die Adresse Gastons gerichtet. Man solle nicht über Dinge reden, von denen man nichts verstehe. Wir sind weder Puristen, noch beanspruchen wir, die Wahrheit gepachtet zu haben. Wenn aber nur die geringste Gefahr für unsere Artenvielfalt besteht, müssen wir Stellung beziehen. Der große Unterschied zu anderen Ländern zeigt sich doch in unserer Biodiversität, mit der Peru wirbt. Perus Ernährungswirtschaft ist nach dem Bergbau der zweitwichtigste Wirtschaftszweig. Durch den Export der peruanischen Küche würden auch neue Märkte für peruanische Agrarprodukte geschaffen, betont Acurillo. Aber Monokulturen und genmanipulierte Pflanzen führten zu Verarmung der biologischen Vielfalt Perus. Da kommt eine Biene herangeflogen, nascht ein wenig an den transgenen Pflanzenblüten deines Nachbarn und bestäubt anschließend die Blüten deines schwarzen Maises. Dann kommt der Mann vorbei, der deinen Mais als organisch zertifizieren soll. Das kostet im Jahr immerhin 5.000 Soles. Da entdeckt der Mann, dass der Mais sich verändert hat. Das Zertifikat kann er also nicht erneuern. Er wird hinzufügen, ich werde deinen Mais nie wieder als organisch zertifizieren können. Denn das wirst du nie wieder los. Statt moderner Agrargifte sollten traditionelle Fruchtwechsel, Mischkulturen und organische Insektizide gegen Schädlinge angewendet werden. Monokulturen verdrängen die Artenvielfalt und sind der Tod für manche raffinierte Zutaten in der peruanischen Küche. Bedroht ist auch der Fischreichtum des Pazifikanrainers Peru. Im Zentralmarkt gleitet das Auge über die reichhaltige Palette peruanischer Meeresfrüchte. Darunter Edelfische wie Thunfisch, Adlerfisch, Seehecht, Seebrasse und Barsch. Frisch duftend. Dank des kalten Humboldt-Stroms gehört Perus über 2000 Kilometer lange Pazifikküste zu den fischreichsten Gewässern der Welt. Direkt neben den ausgelegten Meeresschätzen werden in Miniküchen Speisen gezaubert, vor allem auf Fischbasis. Darüber könnte man fast vergessen, Peru ist der größte Fischmehlproduzent der Welt. Überfischung droht. Perus Köche sind alarmiert. Ein letzter Besuch in Gastons Restaurant. Direkt neben dem Empfang ist ein Bücherregal aufgestellt. Kulinarische Tipps aus der Feder von Gaston Acurillo. Darunter sein preisgekröntes Werk 500 Jahre Fusion. 2009 wurde das reich bebilderte Buch von der Jury des Gourmand World Cookbook Award als weltweit bestes Buch der Gastronomie ausgezeichnet. Gelang es früher, alle 5 Jahre mal 4 Publikationen zu veröffentlichen, so können wir jetzt auf die größte Buchproduktion Lateinamerikas verweisen und darauf, dass wir Preise für die weltweit besten Bücher im Gastronomiebereich gewinnen. Trotz der schlechten Erfahrung mit der Pachamanca ein neuer Versuch. Noch einmal werden Kui bestellt. Ein Volltreffer. Das Meerschweinchen ist zart und knusprig gegrillt. Wahrlich eine Delikatesse. Ich habe bislang kein Land erlebt, in dem man so vielfältige und verschiedene Speisen essen kann, wie sie hier angeboten werden. Das war Ceviche, Causa, Chifa, Chicha. Von der unerwarteten Vielfalt der peruanischen Küche. Von Karl Ludolf Hübener. Es sprachen Claudia Mischke, Nicole Engeln, Konstantin Lindhorst, Wolfgang Rüther, Philipp Scheppmann und Fabian Sattler. Ton und Technik Ernst Hartmann und Jutta Stein. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2013.